Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Falls ihr das Gefühl habt, dass unsere Stimmen ein bisschen fließend wirken, das liegt daran, wir schmelzen hier gerade bei 1000 Grad. Robin, was hast du hier gemacht in diesem Raum? Ja, ich hab einfach meinen fetten Gaming-PC hier, der mit Netzteil und Gaming-Grafikkarte hier halt 90 Grad heiße Luft zusätzlich noch reinpustet in den Raum. Es ist aber egal, wo du in Deutschland gerade bist. Also unter Wasser, im Untergrund, keine Ahnung, es ist überall übertrieben heiß. Und bei mir zu Hause ist es so, ich kann nicht mehr schlafen. Das ist wirklich, wenn ich das Fenster aufmache, kommen die Mücken rein. Oder es ist morgens der Baulärm da. Wenn ich es zumache, erstickst du. Also bin ich gestern losgegangen und habe versucht, mir einen Ventilator zu holen. Ich heute auch. Ja, ja, also bin ich losgegangen. Ich in Berlin keine Ventilatoren. Ich bin gestern mit meiner besten Freundin Ines rein. Wir sind in den Laden gekommen, die haben gelacht. So, wir sagen so, entschuldigen Sie, wo haben Sie die Ventilatoren? Und der Verkäufer fängt an zu lachen. So, sorry, da kommen Sie mal am besten nächste Woche oder nächsten Monat wieder. Ich finde das so verrückt. Ich habe das noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. So haben sich Leute gefühlt damals unterm Kommunismus. Ja. Oder tun es wahrscheinlich haben in Nordkorea auch immer noch. Ja. Was sind Bananen? Fängt der Verkäufer an zu lachen. Ja. Genau so fühle ich mich jetzt gerade. Ich habe versucht, eine mobile Klimaanlage zu kaufen. Ich habe versucht, einen Ventilator zu kaufen online. Ja, Ventilatoren gibt es noch ein paar, aber die sind halt alle scheiße und hässlich. Aber ich wollte auch, wenn eine scheiß Klimaanlage, so eine mobile, kostet halt mal 700 Euro. Ich dachte, das ist eine Investition, die mache ich jetzt, weil es wird wahrscheinlich nicht kälter werden in der Zukunft. Übrigens auch eine Sache, die ich gelesen habe, in den Medien wird zu wenig diese Hitzewelle verknüpft mit globaler Erwärmung. Und ganz viele Experten sagen, der Grund, warum es so heiß ist, warum diese ganzen Weltbrände in Schweden und in Griechenland gerade sind, das sind die Anzeichen von globaler Erwärmung. Das ist unsere Schuld. Ja. Wir sind selber schuld daran, dass wir schwitzen. Ich bin gerade erst mit einem Flugzeug nach Sardinien geflogen. Deswegen gab es 2 Wochen keine Folge. Dieser Flug ist mit dafür verantwortlich, dass es jetzt gerade hier danke, so heiß ist. Danke, Robin. Danke, Merkel. Ja, also danke, Özil. Anstatt, dass wir noch mehr Klimaanlagen kaufen, die Strom verschwenden, sollten wir vielleicht auch einfach mehr über unseren Energiekonsum nachdenken. Ja, das gestern, als ich durch die Stadt gefahren bin, in einem Taxi und im Autostau stand und mich beschweren wollte, gerade wie heiß es hier ist, dachte ich so, Moment, darf ich das eigentlich? Ja, aber das Ding ist, ich wollte jetzt diese Klimaanlage kaufen, damit es eben nicht mehr so heiß ist. Und es gibt keine mehr. Ja. Es gibt sie nicht. Ich habe also bei Mediamarkt, bei Saturn, online bei Shopping, also wenn du bei Google suchst, ich habe danach nach den Modellen, ich habe mir halt so 5, 6, 7 Klimaanlagen rausgesucht, die bei Stiftung Warentest gut abgeschnitten haben. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt die 700 Euro ausgebe, dann will ich auch was Gutes haben. Die Scheiße gibt es immer noch. Die aber Dyson habe ich gesehen. Also diese, Hashtag diese Werbung Dyson-Fans hier. Unendlich teuer. Ja. Kostet auch 600 Euro für einen Ventilator. Aber die gibt es auch nicht mehr, die guten. Mhm. Nur noch die billigen. Und da habe ich dann gesehen, unter Shopping stand, dass ein Expertmarkt in Wiesbaden das bei sich im Online-Shop noch hat. Habe ich sofort eine E-Mail geschickt und habe irgendwie 2 Minuten später zurückbekommen, lieber Herr Blase, ist leider ausverkauft. Oh, also selbst in Wiesbaden im Online-Shop ist es ausverkauft. Überall. Du kriegst es auf Ebay, habe ich einen gefunden, aber da glaube ich mir ziemlich sicher, dass das ein Scammer ist, der das gerade ausnutzt, alle danach suchen, weil das ist vorbei, der Einzige, der ihn anbietet. Der kommt vorbei und lässt einfach seinen Penis so im Kreis schwingen, um dir dann damit Luft zuzuhören. Helikoptermann greift an. Genau, ich habe gehört, dass das Extrem ist das neue Normal. Das heißt, ab jetzt kann man im Grunde sagen, wird es nur noch im Sommer solche Temperaturen zu erwarten sein. Weil wir die Erde zerfickt haben. Wir haben sie zerfickt und ich habe gestern überlegt, während dieser Taxifahrt, wann passiert da eigentlich was, sodass dann die Ersten sagen, puh, jetzt, also wie in den Filmen, wo dann Gerard Butler reingelaufen kommt und sagt so, Leute, es ist fast zu spät, wir müssen jetzt reagieren und dann hat die Regierung so einen Notplan und dann drückt man den Schalter und alles wird dann, alle versuchen dann anders zu leben. Ich wüsste gerne, ob es solche Pläne gibt und ob... Nein, pass auf, weißt du, wann die uns davor gewarnt haben, dass wir diesen Notplan machen sollten? In den 70ern. Ja. Gut. Es ist zu spät. Wir leben jetzt schon die Konsequenzen von dem, was unsere Eltern verkackt haben, was wir gerade weiter verkacken. Lasst uns bitte alle verantwortungsbewusster mit der Erde umgehen, weil ich halte es jetzt nach einem Monat schon nicht aus. Robin, und es wird doch noch schlimmer. Ja, Robin hat schon keine Lust mehr. Das Gute ist, und da können wir immer, das lässt mich dann abends dann doch ein bisschen besser einschlafen, wir beide sterben zumindest reich und berühmt. Ist das nicht was Schönes? Ja, die Aliens, die in Zukunft dann auf unserem verbrannten Planeten landen können, Lästerschwester. Was haben die denn hier gemacht, die Idioten? Du, er hattest auch noch eine Geschichte zu Helbling. Ja, das fand ich krass. Das ist jetzt der Anti-Sponsor der heutigen Folge. Der Anti-Sponsor. Weil ich habe selten eine so schlechte Customer Service Erfahrung gehabt, dass ich jetzt gerne öffentlich darüber lästern möchte. Dass was ich du weißt, mache, dass künftig, damit uns den Weg abschneidest, nochmal ein großes, dickes Helplings. Ja, pass auf, aber Bucke Tiger ist die Konkurrenz. Kommt bitte zu der Lästerschwestern und gebt uns Geld. Nein, pass auf, folgende Sache ist passiert. Ich hab die selten benutzt bisher. Das ist ja so ein Service, so eine App, so ein bisschen wie Uber, aber für Putzkräfte. Nur Putzkräfte? Ich dachte ich glaub, auch so sehr. Ja, es gibt da alles. Es gibt auch gibt's ganz viele andere Apps auch, aber ich glaube, da ist es vor allem Putzen. Also zumindest kenne ich sie dadurch. Ich habe die ein paar Mal benutzt. Ich habe die zum Beispiel einmal benutzt, als ich umgezogen bin aus meiner alten Wohnung, weil da musste die grundgereinigt werden. Und das war mir alleine zeitlich dann in dem Moment nicht möglich. Dann habe ich jemanden dazugeholt, der mir da mal geholfen hat. Ich habe das ein paar Mal gemacht, so bevor wir in Urlaub gefahren sind oder nachdem wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, wenn es einfach zu stressig war und wir einfach in ein schönes Zuhause kommen wollten. Und, ne, weil normalerweise haben wir keine Putz. Aber nach dem Urlaub haben wir jetzt gesagt, pass auf, wir wollen nach Hause kommen, wir wollen eine schöne Wohnung. Also haben wir nach dem ersten Urlaubstag, eigentlich wollte ich schon, das nehme ich dazu, ich wollte eigentlich, bevor wir in den Urlaub fahren, am letzten Tag noch eine Putzkraft haben, die vorbeikommt und reinigt, weil wir halt im Packstress waren, im Vorurlaubsstress. Da muss man ja gerade, wenn man selbstständig ist, muss man noch 1000 Sachen erledigen, abseits vom Packen, weil du ja irgendwie dein Business noch am Laufen halten musst. Und habe eine bestellt, um Mitternacht am Tag vorher habe ich eine E-Mail bekommen, die ich natürlich erst am nächsten Morgen um 8 dann gelesen habe, dass sie nicht kommen kann und dass ich doch bitte einen neuen Termin aussuchen soll. Was natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich war, weil wir am nächsten Tag in Urlaub gefahren sind. Also musste ich das stornieren, was aber durch die App schon unendlich schwierig war, weil sie es selber nicht storniert hat. Sie hat nur gesagt, verschieben Sie bitte den Termin. Um 8 habe ich das gelesen, um 10 hat der Termin stattgefunden. Es gibt bei dem Customer Service keine Hotline. Du musst dir eine E-Mail schreiben und auf die E-Mail hatten die 2 Stunden keine Antwort. Das heißt, nach den 2 Stunden haben die bei mir schon mal das Geld abgebucht. Da musste ich dann oder muss ich zurückbuchen und den Termin nachträglich stornieren. So, das war schon der erste Fuck. Aber habe ich gesagt, pass auf, ich buche das jetzt nochmal. Ne, ist ja jetzt irgendwie einfach nur, weil die keine Zeit hat. So, ich habe bisher semi-gute Erfahrungen mit denen gehabt, aber es war halt einfach ein Service, der einfach zu nutzen war. So. Und jetzt kam ein Mann 45 Minuten zu spät und hat so krass gestunken, dass wir danach jedes Zimmer mit Parfüm einsprühen mussten, weil wir nicht mehr uns unserer eigenen Wohnung aufhalten konnten. Ich wollte eigentlich ins Büro kommen, bin immer zu Hause geblieben, weil der Typ so creepy und weird und eklig war, dass ich meine Freundin nicht alleine mit dem zu Hause lassen wollte. Und das, die Frage ist, was machst du denn in so einer Situation? Da kommt jemand in dein Haus rein und du denkst, das ist eine Person, die möchte ich hier nicht reinlassen. Ja. Der ist so seltsam und der stinkt. Und der soll hier putzen. Also der weiß ja nicht mal, wie er sich selber zu putzen hat. Ja. Und der war wahrscheinlich 45 Minuten zu spät, weil er vorher noch durch die Abwasserkanäle durchgekrochen ist oder sowas. Ja. Man kennt das ja manchmal in der S-Bahn oder sowas. Es gibt in Berlin gerade. Den Fußmann gibt es, der legendäre Fußmann. Das ist ein Typ, dessen Fuß fault einfach so. Es gibt hier ganz viele Penner, die. Ich glaube, Penner ist das politisch inkorrekte Wort an dieser Stelle. Was sagt man? Obdachlose Menschen. Ja, sorry, was man alles nicht mehr sagen darf. Na gut, dann halt Obdachlose, die so mit Verbänden rumlaufen. Und unter diesen Verbänden, weil sie auch zu häufig nicht gewechselt werden, bilden sich dann, Achtung für alle, die jetzt essen, Maden, die dann auch fleißig an dem vor sich dahin rottenden Fleisch herumknabbern. Und das ergibt einen Gestank. Ich kann euch sagen, der Fußmann hier ist legendär. Mittlerweile gibt es ihn, glaube ich, schon nicht mehr. Weil du stirbst daran ja auch einfach dann irgendwann. Das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt selten verstehe. Also ich finde, Obdachlosigkeit ist ein richtig ernstes Thema. Dass da nicht mehr gemacht wird, um diesen Menschen zu helfen. Naja, also ich hatte eine Ex-Freundin von mir, ist Ärztin und die hat in der Notaufnahme und im Krankenhaus gearbeitet und was die halt gemacht haben war, wenn die Obdachlosen zu ihnen gebracht wurden oder selbst gekommen sind, dann haben die gereinigt. Also und sie hat mir abends immer wieder, wenn sie nach Hause kam, Geschichten erzählt. Ne? Ich sitze dann da, freue mich, dass sie nach Hause kommt und kam dann immer heim und dachte, erzählte mir dann, boah, heute war wieder so ein Typ und dann haben wir den Verband aufgemacht und ne, und sie erzählte mir das und ich dachte so, mir wurde halt wirklich schlecht. Ja, oftmals stimmt. Wollte man so essen und die sehen halt da echt krasse Sachen, aber das machen die Krankenhäuser, machen das, glaube ich, ehrenamtlich, soweit ich das mitbekommen habe. Also es gibt ja auch viele Hilfsmöglichkeiten. Es gibt ja auch diese Stuben, wo die Leute übernachten können, aber es gibt Leute, die dann nicht mehr zum Arzt gehen wollen, nicht mehr können und manche eben lehnen Hilfe sogar auch ab und so. Die sozialen Systeme sind schon so. In Deutschland natürlich, also ich habe ja in Amerika gelebt, was es da in Los Angeles an Obdachlosigkeit gibt, wo halt wirklich nichts getan wird. Wir sind in Deutschland schon ganz gut dabei, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist bei weitem nicht genug, weil gerade wenn man in sich in Berlin aufhält, sieht es nicht so aus, als hätten wir Obdachlosigkeit abgeschafft. Ja, ja, ja. Aber also das war vergleichbar. Also ich glaube nicht, dass der obdachlos war, aber Er war ja jetzt in der Wohnung, so aber, wie keiner der Obdachlos sein. Aber er roch so, als hätte er seit Monaten nicht mehr geduscht und sich selber bepinkelt und sich selber bestuhlt. Und, also wie also deine Tochter so ein bisschen. Es war nur in weniger süß. Ja. Und gleichzeitig sehr creepy. Also er hat einem nicht in die Augen geguckt und war so ganz so. Ne? Und puh, das Ding ist, er hat gut geputzt. Also die Wohnung war dahinter ja sauber, deswegen, ich habe ihm tatsächlich 4 Sterne gegeben. Du hast ihm 4 Sterne gegeben? Für seine Reinigungskraft, weil er hat gut gereinigt. Nur auf jeden Fall habe ich ihm hinterher im Kundenservice geschrieben und meinte so, sorry Leute, also es tut mir mega leid, ich möchte ihn, also das war auch so, haben meine Freundin und ich dann noch drüber gesprochen, weil wir meinten so, wollen wir den jetzt anschwärzen? Weil anscheinend hat er ja irgendwelche Probleme, sonst wäre das ja nicht sein Zustand. Aber gleichzeitig wollen wir auch nicht, dass so jemand in unser Haus kommt und wir bezahlen, also das ist auch nicht billig, ne? Das kostet irgendwie 20, 25 Euro die Stunde und der war 4 Stunden da. Also das ist jetzt keine günstige Leistung, sondern das ist einfach, das ist versichert, das ist Convenience und dafür gehe ich davon aus, dass wenn ich dann da Geld ausgebe, dass die auch natürlich, ne, in den meisten Fällen bisher waren das Studenten, die wir hatten, halt irgendwelche Leute, die halt irgendwie Geld dazu verdienen wollen, aber das war jetzt niemand, der irgendwo ich das Gefühl hatte, wenn ich den in meine Wohnung lasse, muss ich ein schlechtes Gefühl haben. Yeah. Und das hatte ich bei dem. Und dann habe ich denen das geschrieben, meine so, sorry, also ich kenne ihn nicht, aber wir waren sehr, uns hat das richtig geekelt, diesen Mann in unsere Wohnung lassen zu müssen. Das ist eine tragische und wir Geschichte. Konnten ihn ja schlecht wieder rausschmeißen. Weißt du, was der Kundenservice zurückgeschrieben hat? Tut uns sehr leid, hier ist ein Gutschein für 1 Stunde beim nächsten Mal. Ohne in irgendeiner Form darauf einzugehen, habe ich ihn nochmal zurückgeschrieben, so sorry Leute, ich werde euren Service nicht mehr benutzen, wenn ihr mir nicht in irgendeiner Form dazu Feedback geben könnt, warum, was ihr da macht mit diesem Typen. Und darauf kam mir zurück, sie können diesen Gutschein übrigens jederzeit einsetzen. Also so eine automatisierte Nummer dann. Mhm, also, das ist ja richtig bitter. Ja, und vor allem auch erst 2 Tage später und keine auch nicht anrufen, Hotline, gesagt, es gibt keine Hotline. Also ich hatte, ich glaube, das 5. Mal, dass ich das benutzt habe. 2-mal war es sehr gut. Da waren das junge Studenten, die auch richtig Bock hatten und die nett waren und die sich gut unterhalten haben und wo man das Gefühl hatte, hey, das sind einfach Leute, die sich jetzt halt ein bisschen Geld dazu verdienen. Aber in dem Fall war das wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, Der bringt uns um. Ja. Das ist eine tragische Geschichte. Ich hatte hier mal im Interview mit einem dieser Obdachlosen aus den Berliner S-Bahnen gelesen. Und der sagte in diesem Interview, dass er das Schlimmste für ihn ist, dass er weiß, dass er dann zum Teil auch stinkt, weil er die Klamotten auch häufig nicht wechseln kann. Und diese Blicke ertragen muss der Leute. Diese Menschen, so schlecht es ihnen geht, die haben ja trotzdem immer auch noch ein ganz natürliches Schamgefühl. Ne? Absolut, und wenn du sagst, so, er hat dir euch nicht in die Augen geguckt, möglicherweise weiß er es halt einfach selbst. So, du riechst es zwar nicht mehr irgendwann, glaube ich, aber extreme Gerüche nimmt jeder wahr, auch du da, an dir selbst. Und schlimm. Ich verstehe das Dilemma, in dem ihr da seid. Ne? Denn auf der einen Seite sagst du, der putzt gut, auf der anderen Seite fühlt ihr euch unwohl, wenn so eine Person da ist. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren sollte. Aber ich meine, das hat ja auch gar nichts mit Obdachlosigkeit zu tun. Du hast, ich glaube nicht, dass der obdachlos ist. Nee, darum geht es mir gar nicht. Du musst ja, um bei dieser App zu arbeiten, Beispiel auch gewisse, nur also gewisse. Genau, du gehst auch nicht zum Bäcker und arbeitest da hinter der Theke und stinkst dann wie so ein Iltis und dann will so eine alte Omi ihren Kuchen haben und wenn du den rüberreichst, dann will sie ihren Kuchen dann also plötzlich doch super, nicht mehr. Ja, ich finde es super schwierig, weil ich würde diesem Mann gerne helfen wollen, weil er offensichtlich ja irgendwelche Probleme hat und ich hoffe, dass er das Geld, was er von uns bekommen hat. Wir brauchen noch einen dritten Moderator bei den Lästerschwestern, vielleicht. Keine Ahnung. Es, war, es war einfach kein aber gute Erfahrung. Im Grunde muss man aber sagen, und darum ging es ja über Helpling als Plattform, hier mal ganz kurz ein paar Worte zu sagen. Genau, weil das Ding ist, der Typ, wie gesagt, dem geht es anscheinend schlecht, der hat gut geputzt. Ja. Der Customer Service von dieser Plattform, das ist der absolut letzte Müll. Und das ist eigentlich das, worüber ich mich aufrege. Nicht über ihn, die Erfahrung war scheiße, aber an der Erfahrung ist ja er auch schuld. Aber vor allem die Plattform, dass sie dann nicht in irgendeiner Form darauf eingeht. Ja, ja. Du warst ja jetzt 2 Wochen im Urlaub. Wir hatten unsere kleine Sommerpause. Und jetzt, du warst in Sardinien, ne? Ich war auf Sardinien und es war kälter als hier. Ja, so ist es nämlich. Und in diesen 2 Wochen ist natürlich so ein bisschen was passiert. Unter anderem waren wir beim Auf die Ohren Podcast Festival. Ja, wir waren danach da. Also nachdem ich aus dem Urlaub war. Genau, nachdem du warst, am Wochenende waren wir da. Aber worauf ich zurückkommen wollte, Captain Klugscheißer, dass wir da schon über ein paar Themen gesprochen hatten, die sich jetzt in den 2 Wochen aufgetan hatten. Da war nämlich wirklich was los. Logan Paul boxt jetzt gegen KSI. Logan Paul wurde interviewt von Casey Neistat und der hat dann dafür richtig auf den Sack bekommen. Ja. Aber Casey Neistat hat jetzt, macht auch jetzt mit Will Smith irgendwas. Also Will Smith ist ja YouTuber geworden und der ist richtig gut dabei. Der, der hat eine richtig eigene Produktionsfirma, die richtig geilen Shit produziert. Die machen und gute Videos auch tatsächlich. Ich bin tatsächlich auf seinen Kanal, ich glaube, der ist aufmerksam geworden durch Yes Theory. Das ist auch so ein richtig cooler Vlog-Kanal, die sozusagen zeigen, wie man so Prank-Vlogs machen kann, ohne dass man scheiße dabei ist. Also ich mag die echt, die Jungs. Die machen richtig guten Content innerhalb dieses Kosmos. Also jetzt nicht eine Sache, die ich mir jeden Tag angucken würde, aber die machen schon das ein oder andere richtig geile, virale Video. Und die haben halt Will Smith herausgefordert zum Helikopter-Bungee-Jumpen. Ja. Und so bin ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden. Ich glaube, so hat sein Kanal tatsächlich auch so innerhalb des YouTube-Kosmoses zum ersten Mal richtig Traffic bekommen. Und ich glaube, jetzt kooperiert er mit Casey Neistat für was Ähnliches. Und der Kanal von Will Smith ist in den letzten Wochen und Monaten richtig durch die Decke gegangen. Ja, und der macht typischen YouTube-Content und zwar richtig gut. Der hat bei Instagram seine Videos zum Teil auch zweitverwertet. Da folge ich ihm und habe ich das so ein bisschen mitverfolgt und dadurch auch gesehen, dass der Produktionswert ziemlich hoch ist. Und ich dachte mir schon so, wie krass ich das finde. So, dass, weil ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatte The Rock angekündigt. Mhm. Er macht jetzt auch einen YouTube-Kanal. Mit Studio 71. Mit Studio 71. Ja. Und das Ding war eine totale, das war absoluter Bullshit, muss man sagen. Von den Videos, in denen, die auf dem Kanal kamen, war The Rock in 2 pro Monat zu sehen. Das waren meistens Videos, wo er auf alte Sachen von sich selbst reacted hat. Ich glaube, mittlerweile ist der Kanal auch schon tot, weil der Typ halt einfach, ne, der macht halt eh schon wahnsinnig viel. Und also mir geht er einfach durch die Überpräsenz auch mittlerweile unfassbar auf den Sack. Und da war es dann, das war so half-hearted, nämlich ganz viel produziert von Leuten, die nicht er waren. Und er dann, wie gesagt, nur immer wieder in jedem 7. Video zu sehen. Aber bei Will Smith ist alles er. Ist er hält zum Teil die Kamera. Ja. Und du merkst so, also die ganze Art, wie das gemacht ist, da steckt Gedanken dahinter und da steckt Budget dahinter. Deswegen ziemlich krass, also eine gute Empfehlung. Und ich finde es super, dass so jemand das jetzt macht. Es gäbe so einige Hollywood-Stars, wo ich gerne mehr von sehen würde. Ja, absolut. Abstruserweise. Also während ich mir bei so Leuten wie Melina Sophie immer wieder denke, wer will euer scheiß Leben denn sehen, denke ich mir bei einem Tom Cruise, mach verdammt nochmal Vlogs. Ich will halt einfach sehen. Ich will Scientology behind the scenes sehen. Ja, ich will einfach sehen, wann die Aliens von Roy Hubbard geschickt werden. Nee, aber sowas vom Set und absolut, ja, ja. Also das finde ich ganz, ganz toll bei ihm. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die man auch bei Yes Theory sieht und die man bei Casey Neistat sieht und die man bei hier dem Dave Dobrik sieht und so weiter. Ich wollte tatsächlich mal ein Video zu machen mit einem anderen kleinen YouTube-Kanal aus Berlin, die mich mal angeschrieben haben, die auch solche Vlogs machen. Ja. Zu dieser, das mache ich vielleicht sogar noch, zu diesem, die neue Art des Vloggings. Also wie Vlogging weggegangen ist von diesem, hey, ich zeige heute einfach das und das und das. Ja. Und so wie es ja auch viele noch gibt, die das machen. So eine Bibi, die einfach nur sagt so, hey, heute sind wir in Dubai im Pool und hier ist der Julienko. Mit der Kamera, ja. Sondern die wirklich einfach als Vlog. Also wie Casey Neistat das ja auch macht. Ja. Ich glaube, Casey ist derjenige gewesen, der das also extrem nach vorne gebracht hat. Und jetzt springen einfach viele auf den Zug aus. Aber dieses Storytelling innerhalb von einem Vlog, Sachen zu skripten, vorzubereiten. Teilweise ist das natürlich auch, ist das auch gefaked. Also das ist nicht echt, sondern die überlegen sich wirklich eine Story, aber präsentieren quasi eine fiktionale Geschichte in einem Vlog-Setting. Mhm. Oder machen auch emotionale Sachen in so einem Vlog-Ding. Und das finde ich, ist eine ganz tolle Art und Weise. Und das funktioniert am besten natürlich, wenn du richtig reich und berühmt bist. Ja. Weil dann kannst du einfach richtig geilen Shit machen und das filmen. Ja. Deswegen fangen wir jetzt auch, das ist die nächste Ankündigung, der Lästerschwestern-Live-Vlog. Wir sind ein bisschen abgekommen, denn wir sind ja nicht die Lobschwestern, sondern die Lästerschwestern. Nach dem Urlaub ist auch ein bisschen Lob hat sich angestaut. Ja, hat sich ein bisschen gute Laune angestaut. Die müssen wir schnell wieder rauskriegen, indem wir uns YouTube-Trends angucken. Wir hatten auf dem Podcast-Festival über ein Thema geredet, was uns natürlich ein bisschen mehr am Herzen lag, nämlich James Gunn. Mhm. Wir hatten in der Folge vor der Sommerpause ja schon darüber gesprochen, über dieses Thema mit Guild Wars 2. Wo eine der Mitentwicklerinnen bzw. Autorinnen gefeuert wurde, weil sie sich mit den Fans angelegt hatte und dann ja praktisch mit wie so einer Agenda da rausgemobbt wurde. Und jetzt gab es interessanterweise gleich 2, 3 weitere Fälle, während Robin weg war. James Gunn war einer davon, der gefeuert wurde, weil Leute 10 Jahre alte Tweets rausgefunden haben. Und wenn ich Leute sage, meine ich Right-Wing-Aktivisten, die extra nachgegraben haben. Also die vielleicht bei ihm extra nachgegraben haben, weil sie das wussten. Aber mein Gefühl ist, weil das jetzt auch andere Leute danach getroffen hat. Übrigens, wenn ihr das nachhören wollt, wir haben darüber ja gesprochen beim Auf-die-Ohren-Festival, die Aufnahme gibt es auch. Die gibt es nur nicht bei uns. Die wissen aber nicht wo, ne? Die gibt es bei Spotify exklusiv und zwar auf dem Kanal von dem Auf-die-Ohren-Festival. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon online ist, aber es wird auf jeden Fall diese Folge auch da auf diesem Kanal geben. Da könnt ihr das nachhören. Aber es hat auch andere Leute getroffen, also auch ein Dan Harmon zum Beispiel. Von Rick and Morty. Von Rick and Morty und Community. Rian Johnson, der Regisseur. Die schreibt man nicht Ryan, schreibt man I-R-I-A-N. Also nicht ja, Y. Aber der heißt trotzdem Ryan Johnson. Also, wer schreibt, was, das sind so Leute, die, weißt du, ihre Namen Kevin mit einem F oder sowas. Aber wie viele Amerikaner kennst du, die Rian ausgesprochen ja, werden? Ja, keine Ahnung. Oder John. Also er heißt Ryan. Rian, Brian. Also, ihr könnt uns ja verbessern, das macht ihr ja sowieso sehr gerne. Aber, ich glaube, er heißt Ryan Johnson. Und der hat tatsächlich aus über 20.000 Tweets gelöscht, hat er 20.000 gelöscht, die er für mutmaßlich problematisch empfindet. Also das finde ich schon mal krass, aber wahrscheinlich hat er alle Wörter, alle Sätze rausgenommen, wo irgendwelche Kombinationen von Wörtern sind, die man, die irgendwie irgendjemanden anstoßen könnten, was ich ziemlich, ziemlich krass finde. Also erstmal überhaupt auf über 20.000 Tweets zu kommen. Aber dass jetzt so eine Angst umgeht, dass Leute bereitwillig sagen, ich hau quasi alles runter von meinen Social-Media-Accounts. David Hein hat bei den Lester-Schwestern mal Penner gesagt. Feuert den bitte von Giga. Feuert den von Giga, ja. Das war ja damals tatsächlich auch so, dass solche Rufe kamen auch damals, als das passierte. Da hatten sie noch, weil da war es so Giga. Mhm. Da war dieses Feindbild David Hein kam erst danach, weil ich dann auch in Interviews oder Videos immer als Spokesperson auftrat. Aber da war es dann immer nicht so, dass sie nach einem Namen rufen konnten, sondern einfach gesagt, ah, Giga, die müssen untergehen, wird Zeit, dass die ihren Sendebetrieb wieder einstellen. Aber ja, das geht ganz schnell, wenn sich so eine Shitstorm-Mob zusammen rückt. Anscheinend. Interessanterweise gab es jetzt seit dem Podcast-Festival nochmal eine Entwicklung, die ich so gar nicht vermutet hätte, denn wir hatten auch auf dem Podcast-Festival über die Causa Özil gesprochen und wie wir das finden, würde ich jetzt ungern nochmal aufrollen. Nö, hört euch den anderen Podcast an, was wir nur sehr spannend fanden. Wir verlinken den auf Twitter, wenn wir ihn finden. Ja. Was wir interessant fanden, war, dass die deutsche Nationalmannschaft, nachdem, also zumindest soweit wir das verfolgt haben, in keinster Weise sich öffentlich hinter ihn gestellt hat. Nee. Die Schweden zum Beispiel hatten das ja getan, als da irgendwelche rassistischen... Das war noch während der Weltmeisterschaft. Bei uns ist sowas bisher überhaupt nicht passiert. Nicht einer aus den Teams hat irgendwas gesagt, weil sie alle ihre weiße Weste und ihre Vermarktbarkeit behalten wollen. Jetzt bei James Gunn ist es aber tatsächlich so, dass die ganze Crew von, also die Schauspieler, und zwar alle, auch Vin Diesel und Bradley Cooper, die ja eigentlich nur als Stimmen zu hören sind, haben sich in einem offenen Schreiben an die Fans gewendet und haben gesagt, so, wir würden James Gunn gerne wiederhaben, wir sind total traurig, wir stehen zwar nicht zu den Tweets, die er rausgehauen hat, die ja wirklich krass zum Teil waren, ist ein guter Kerl. Warum kann man denen auch nicht zugestehen, dass man sich verändert? Und das fand ich einen sehr schönen Move, den ich nicht erwartet hätte, denn gerade in Hollywood und gerade mit so einem Giganten wie Disney, die haben das entschieden. Und dann wären halt auch so Leute wie Zoe Saldana oder der bekannteste ist ja mittlerweile schon Chris Pratt. Und die haben unterschrieben und die wären aber unter den Fittichen von Disney wären die trotzdem zu kleinen Mäusen, weil so ein Konzern einfach jeden erdrückt zur Not. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin bei so einer Marke wie Guardians. Was ich super spannend fand, das habe ich erst auch nach dem Festival erst gelesen, die Entscheidung, James Gunn zu feuern, kam tatsächlich von der Walt Disney Company. Aha. Also nicht von Marvel, nicht von Kevin Feige, sondern wirklich von ganz, ganz oben. Also da hat jemand quasi über die Marvel-Geschäftsleitung hinweg, also vielleicht waren die involviert, aber sieht zumindest so aus, entschieden, dass dieser Typ mit der Firma nichts mehr zu tun hat. Wir hatten beim Podcast-Festival auch über den Fall von Roseanne Barr gesprochen, die ja bei ABC ist. ABC gehört auch zu Disney. Bei denen hat ABC das entschieden, dass sie gefeuert wurde und nicht Disney. Da ist aber die Chefin auch eine Schwarze. Bei ABC ist die aktuelle leitende Präsidentin tatsächlich auch selber farbig. Da hat es, glaube ich, auch nochmal dann noch eine andere Komponente. Aber ich finde es ganz spannend, also weil ich kann mir gut vorstellen, weil das ist nämlich das, wo ich mir jetzt gerade Gedanken mache, weil Kevin Feige, würde ich sagen, ist wahrscheinlich einer der krassesten, liberalsten, aber auch wahrscheinlich einfach der, was ich sagen will, ist einer der krassesten Produzenten aller Zeiten. Ja. Also es hat niemand gedacht, dass das, was er da mit dem Marvel-Universum aufbaut, in irgendeiner Form jemals funktionieren würde. Keiner hat die Eier gehabt, sowas umzusetzen. Und er hat das halt gemacht und er hat es richtig gut gemacht. Und wenn man sich jetzt gerade in den letzten Avengers anguckt, wie gut der geworden ist und worauf die da hingebaut haben und was für ein kulturelles Phänomen Superheldenfilme geworden sind im Vergleich zu dem, was Superhelden zu meiner Kindheit noch waren. Oder zu meiner. Ja, ne? Also da warst du der Hardcore-Nerd, wenn du irgendwas mit Comics zu tun hattest. Und das hat der zu großen Teilen, ich meine, Spider-Man hat davor schon ein bisschen auch in die Richtung gearbeitet, aber er hat auf jeden Fall einen großen, großen Teil dazu beigetragen. Und das ist, finde ich, wenn man ihn so reden hört und wir über auch die Pläne für die Zukunft reden und so weiter, ist das sein Baby. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn da jemand kommt und sagt so, haha, ich nehme dir jetzt mal den Regisseur mit, der übrigens mitverantwortlich ist für zwei der meiner Meinung nach besten Marvel-Filme, weil Guardians für mich neben dem Thor Ragnarok zu den besten und dem aktuellen Avengers zu den besten Filmen in dem Universum gehören. Und der Typ ist jetzt weg. Ich bin mal gespannt, was das für Guardians bedeutet, weil das ist ja ein großer Teil von der nächsten Phase von Avengers. Ja, vor allen Dingen ist auch James Gunn ein ganz wichtiger und integraler Teil der DNA von den Guardians. Also der hat die Drehbücher geschrieben und wir hatten es auch auf dem Podcast-Festival schon gesagt, James Gunn war früher bei Troma. Troma ist eine Trash-Schmiede für Filme mit Namen wie The Toxic Avenger und so. Mhm. Und die hatten immer schon einen wahnsinnig krassen Humor. Lloyd Kaufman ist legendär dafür, für seine abartigen Späße. Und James Gunn war da in Lehre und hat diesen Humor dann auch in den Filmen danach umgesetzt, in so Sachen wie Sliver oder in Super. Das war der Film direkt vor den Guardians. Und dann hat ihn irgendjemand bei Disney engagiert, um genau diesen Humor. Ja, aber das ist ja genau, du sagst immer Disney. Ich glaube tatsächlich, dass da ganz viel Kevin Feige da, ja, ist. Ne? Genau, ja. Das der mag wird sein. Das gewusst haben. Der wird die Geschichte seiner Regisseure kennen. Na klar. Und jetzt halt Guardians of the Galaxy 3. Das Skript war fertig. Und James Gunn hat ja immer wieder auch gesagt, so er plant dafür was hat er gesagt? Ich glaube, das sollte tonal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und die Guardians aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Deswegen nahm man auch schon an, es wird heftige Veränderungen im Team und so geben. Und es ist auch neben den Russo-Brüdern, wäre das erste Mal, glaube ich, dass ein Regisseur drei Filme und auch wirklich eine Storyline so ein bisschen abschließt. Weil die Russo-Brüder haben ja mit Civil War schon so ein bisschen auf Avengers hingearbeitet. Also würde ich sagen, die haben das auch gemacht. Und da sind bisher die besten Filme bei rumgekommen. Also Winter Soldier und Avengers und die Guardians-Filme. Du merkst einfach, wenn die Regisseure da von Anfang an als Autoren und auch als Kreative dann über den gesamten Prozess beteiligt sind, kommen die besseren Sachen daraus. Ja, man darf vermuten, dass sie jetzt mit dem Drehbuch von ihm einfach weiterarbeiten und wahrscheinlich eher einen Auftragsregisseur sich ranholen werden. Ich denke nicht, dass sie James Gunn wieder zurück in den Sessel befördern. Ja. Das wird Disney auf gar keinen Fall machen, allein um Gesicht zu bewahren und weil einfach das für sie als Family Company übelst wichtig das ist quasi. Ja nicht die haben ja jetzt Fox gekauft. Das ist keine Family Company. Aber die Shareholders haben es schon approved. Also da ist es einfach quasi eine Frage, ob das Kartellamt das absegnet. Aber das Kartellamt in Amerika segnet ja alles ab. Walt Disney ist nicht eine Family Company, die Cartoons rausbringt. Das ist der Name dahinter, dass sie eben mit Bambi und Cinderella irgendwas machen. Walt Disney ist die größte Medienkommerzfirma aller Zeiten. Ja, ja. Das ist ein riesiges Konglomerat. Die können sich erlauben, jemanden einzustellen, weil er vor 10 Jahren einen blöden Witz gemacht hat. Das wird sie nicht als Firma ruinieren, im Gegenteil. Ja, ja. Ich habe die Hoffnung, dass er noch zurückkommt. Ja. Die wirklich einzige andere Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass, wie heißt der, Waikiki? Taika Waititi. Taika Waititi. Ja. dass Waititi zurückkommt, das ist die Sache, auf die ich hoffe. Nein, das der Regisseur. Apropos, unsere tiefsten Kondolenzen. Hast du mitbekommen, dass die Freundin von Phil Laude gestorben ist? Du machst gerade die ganze Stimmung kaputt, weil das ist wirklich richtig ganz krass, schlimmes Thema, ja, aber ich habe es gerade, ist mir gerade eingekommen. Ja, also habe ich. Machen wir mal an anderer Stelle vielleicht. Aber es ist einfach nur an dieser Stelle, also wer es nicht mitbekommen hat, ja, es ist ganz, ganz tragisch. Ja. Also die Freundin von Phil Laude, mit der er schon seit Jahren zusammen ist, also auch schon zu Waititi-Zeiten, die ist verstorben. Deswegen von uns, also der junge Mann war immer schon der kreativste aus der Runde. Wir haben auch schon mit ihm gedreht, wir kennen ihn persönlich, mögen ihn sehr, weil er auch ein feiner Kerl ist und das wünscht man niemandem in dem jungen Alter. Deswegen, Phil, wirst du nicht hören, aber ganz viel Kraft und schade drum. So, ja, wir kommen aber zu. Aber wenn der Regisseur von Thor Ragnarok, voll der krasse Stimmungsbrenner, tut mir leid, ist einfach auch bei so einem Thema. Aber dass der die Regie übernimmt, weil ich finde, Thor Ragnarok kam vom Humor, vom Ton sehr an die Guardians ran. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, weil wir hatten es neulich schon mal bei der, wie hieß sie denn nochmal, von Guild Wars. Da hatten wir ja schon gesagt, dass es ein furchtbares Zeichen auch ist. Ja. Nach außen, wenn man als Company hinter den Leuten, die eigentlich die eigenen Schützlinge sind, da dann quasi kleinen beigibt. Und wir hatten dann nicht nochmal drüber sprechen können, aber es war im Fall von Guild Wars tatsächlich so, dass sich in den Reddit-Foren dann Leute versammelt hatten und gesagt haben, hey, wir haben gewonnen, die wurde entlassen. Und guck mal, wir haben jetzt Macht, wir können die nutzen, um unliebsame Leute loszuwerden, indem wir uns einfach in Kampagnen gegen sie scharen. Und wie wir schon sagten, Rian Johnson hat lieber vorsichtshalber Dinge gelöscht und ich glaube, es gab auch auf YouTube Videos, wo Leute gesagt haben, hier, Leute, rallied euch, wir suchen einfach die Twitter-Accounts von den Leuten. Aber das ist ja genau das, was passiert ist. Also ich finde es mega faszinierend, weil es jetzt, also in kürzester Zeit, also es war wirklich die letzte Folge, in der wir darüber gesprochen haben, in kürzester Zeit haben es rechte Trolle oder im Falle von bei Guild Wars 2 ja dieses Gamergate-Bewegung, die ich jetzt auch relativ männlich konservativ ansiedeln würde, weil das natürlich, die sind alle sehr Anti-Feministen, würde ich sagen, dass es tatsächlich da Gruppierungen schaffen, mit ein paar Tweets und vielleicht ein paar Bots und einfach lauten Stimmen und ein bisschen Recherchearbeit in die Vergangenheit von irgendwelchen Leuten, Unternehmen dazu hinzubringen, dass sie denken, oh shit, der hat vor 10 Jahren was getweetet, dann werden die Leute den Film nie wieder gucken. Also was für ein Bullshit. Sie haben sich doch viel mehr Shitstorm jetzt gerade reingeholt, indem sie ihn gefeuert haben, anstatt zu sagen so, ja, die Tweets waren scheiße, der Typ war ein Idiot, jetzt macht er Filme für uns und solche Witze kommen bei uns nicht vor. Wir haben ihm auf die Finger gehauen, dass er bitte sowas nicht mehr tweeten soll. Wir kommen mal zum nächsten Thema. Das ist ein aktuelles Thema. Eines, das die Webvideolandschaft breitflächig verändern wird. Denn jetzt, wo der Webvideopreis ja irgendwie immer noch nicht von sich hat hören lassen, eigentlich hieß es, im September soll das Ding wieder mit der ARD relaunched werden, ZDF. War September? Ich dachte November. November, ja, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber es ist schon. Aber man merkt an diesem gesamten Ding, der Webvideopreis, der war für eine kurze Zeit wirklich mal eine Institution in dieser Szene. Ja. Also vielleicht nicht für die Zuschauer, aber zumindest. Und dann hat David Hein ihn gefickt. Ja, aber zumindest für uns als YouTuber war das eine Sache, wo man mit denen regelmäßig in Kontakt war, wenn man Teil der Academy war, wo regelmäßig Updates rumkamen und wo man sich auch wirklich so das Jahr drüber darauf gefreut hat. Nicht, weil der Preis so viel bedeutet hat, sondern weil es einfach die Veranstaltung war, wo sich alle wiedergesehen haben. Und wo man auch natürlich, wenn man nominiert war, sich vielleicht gefreut hat, weil man irgendwie einen Preis bekommen hat. David weiß ja mehr drüber, weil er hätte dreimal einen gewonnen. Ja, also bei 4-mal wurde ich nominiert. Und das Ding ist wollte ich nur mal dazu sagen. Das Ding ist, bei mir war es immer eher so weniger, dass ich mich auf die Leute gefreut habe, weil David freut sich auf die Leute nicht. Wirklich, also 70% der Leute will ich nicht sehen. Die ich sehe, die sehe ich ja hier auch in Berlin. Und ein paar andere, die kriege ich dann auch noch so irgendwie mal bei einem anderen Termin. Aber ich fand die Webvideopreise eher für mich interessant, weil das einfach eine coole Sache ist, um das Thema Webvideo nicht nur nach außen zu tragen, dem Ganzen Gravitas zu geben, sondern auch dieses Signal, das, was wir letztes Jahr auch immer angesprochen hatten, zu zeigen, hier, so gehen gute Videos auch. Ich rede heute noch mit Leuten, gestern erst wieder ein Gespräch geführt mit jemandem, der sagte, naja, YouTube, das ist halt immer das. Das ist halt immer Melina Sophie. Das ist halt immer Vlogs auf die immer gleiche Art oder Let's Plays oder Leute, die sich beefen. Und ich muss dann immer wieder sagen, nee, ist es nicht. Du siehst es halt nur nicht, weil YouTube es nicht zeigt. Weil auf der Startseite oder in den Recommendations Dinge präferiert werden, die mülliger sind. Jetzt will der Goldene Kamera Digital Award da Abhilfe schaffen, wo der Webvideopreis vermeintlich ein Loch gelassen hat. Das ist ein so ein neues Ding, was ins Leben gerufen wurde. Es gibt auch schon eine Jury. Meine wichtigste Frage dabei ist, ist es da auch wieder bei der normalen, ist es bei der, wie bei der normalen goldenen Kamera auch so, dass sobald man in der Stadt ist, kriegt man einen Preis? Denn wenn ja, möchte ich gerne wissen, in welcher Stadt er verliehen wird, dann ziehe ich da hin. Ich bin mal dann sehr. Kriege ich jetzt einfach jedes Jahr einen goldenen Kamera. In Berlin verliehen. Wow, dann haben wir schon mal gewonnen, also, Robin. Wenn ihr das hört, Funke Mediengruppe, ruf uns an. Was ganz spannend ist, ist, YouTube ist tatsächlich Teil dieses Preises. Also YouTube ist Sponsor dieses Preises. Mhm. Und deswegen ist es ein exklusiver YouTube-Preis. Das war eine Sache, die beim Webvideopreis nie gegeben war, die sich aber viele aus der Community oft gewünscht haben, weil sie gemeint haben, so, warte mal, warum ist jetzt Heidi Klum für Instagram nominiert? Was soll das? Also es ist tatsächlich ein reiner YouTube-Preis. Das ist schon mal spannend. YouTube ist mit dabei. Kann man kritisch finden oder nicht, ob da dass die jetzt quasi Teil des Preises sind. Aber das ZDF ist ja jetzt auch Teil vom Webvideopreis. Und es gibt tatsächlich schon eine Kategorie, wo auch öffentlich ist, wer nominiert ist, aber... Wann soll denn der verliehen werden, weißt du das? Am 29. September, warte mal hier, was steht denn? Ja, am 27.9. 27.9. wird auch auf YouTube live gestreamt. Was ich so spannend finde, ist, wir beide, David, wurden da bisher nicht eingeladen. Nee, warum da? Warum was ist eigentlich da los? Und man hat auch relativ wenig mitbekommen. Also ich habe das nur gesehen, weil jetzt bekannt gegeben wurde, wer nominiert ist. Und tatsächlich ist nominiert Fuja in der Kategorie Musik. Das sind ja Freunde von uns, also votet für die und nicht für die anderen. Ja. Und zwar, es gibt tatsächlich eine Kategorie, wo es ein Publikumsvoting gibt. Was du gewinnen kannst, ist auch das Beste. Weißt du, was du gewinnst, wenn du den Musikpreis bei der Goldenen Kamera gewinnst? Ehre und Ruhm. Nee, eine TUI-Kreuzfahrt im Wert von 3.600 Euro. Eine TUI-Kreuzfahrt. Das ist kein Witz. Ist ja wie eine Waschmaschine von Bosch. Du kriegst das nicht als Preisträger, sondern du kriegst das, wenn du mit abstimmst. Aber ich fand es immer nur super lustig, weil es auf der Website wirkt es so, gewinnt eine TUI-Kreuzfahrt. Und ich dachte so, warte mal, also beim ersten Lesen habe ich so gedacht, hä? So, das ist für den Preis. Aber weißt du, wer nominiert ist? Janik Brunke, Fuja, Moritz Gard, Finn Kliemann. Also alle, die Musik auf YouTube machen. Lochis. Lukas Rieger, Michael Schulte, Mike Singer, André Vallée, also wirklich jede Person, die ich kenne, die jemals Musik gemacht hat. Okay, das ist aber nur die Kategorie Musik, ne? Ich fand's ja interessant, die Jury besteht ja aus einer sehr illustren Runde. Leute, die tatsächlich so ein bisschen, wo ich glaube, okay, die machen Sinn in so einer Jury. Ich verstehe trotzdem nicht, warum das so eine exklusive Jury ist. Also auch Leute... es gab nicht irgendwie so eine Rumfrage, wo es... Also es wirkt wirklich so, als hätten YouTube und die Funke Mediengruppe einfach random Leute ausgewählt, die ein bisschen Reichweite haben. Also zum Beispiel Fresh Torge ist dabei, Pete's Meat ist dabei, Sophia Thiel ist dabei. Aber es wirkt auch so ein bisschen, als hätten sie für jede Kategorie irgendwie eine Person. Also Colleen Fernandes ist halt dabei. Konnte sie jemals was und was kann sie? Ist halt Promi. Also es wirkt so ein bisschen, als hätten sie halt YouTuber gemixt mit Promis, gemixt mit Leuten. Teilweise auch, also ist jemand zum Beispiel von Überground dabei. Das ist eine Kreativagentur. Also das ist ein klassisches, so wie Jungfern Matt oder, weißt du, so die Riege an Unternehmen. Also ich will ja gar nicht sagen, dass du unbedingt YouTuber sein musst, um über YouTube berichten zu dürfen. Das ist überhaupt Quatsch. Überhaupt nicht, nein. Aber ich finde es trotzdem immer schwierig, wenn man eben so Leute wie, damals war es Sophia Tomalla beim Webvideopreis, die auf der Bühne stehen musste. Jetzt ist Colleen Fernandes mit in der Jury drin, wo ich mich frage, wie oft hat man Colleen Fernandes in den letzten Jahren mit Webvideo in Verbindung gebracht? Ja, weißt du, wer ist wieder moderiert? Christian Ulm? Nee, Steven Gätjen. Ach, Steven Gätjen. Der wirklich auch die About You Awards neulich moderiert und die Goldene Kamera ja auch moderiert. Genau. Anderer Fun Fact, ich war ja auch schon mal bei der Goldenen Kamera, habe tatsächlich auch schon mal den roten Teppich moderiert. Ja. Zusammen mit Joyce und Kelly. Das ist halt, also man hat das ja mit Ryan Gosling, mit dem Gosling-Gate ein bisschen mitbekommen, was das halt für einen Standard eigentlich hat. Und es ist ein nettes Event in dieser Promi-Welt sozusagen. Da kommt halt jeder, also als ich damals da war, da wirklich jeder Promi da. Als ich da war in dem Jahr, war Jared Butler der Promi, der zufällig in der Stadt war, und der hat dann einen Ehrenpreis bekommen. Ja. Hey Mann, Jared Butler hat total viele tolle Filme gemacht und schauspielerisch ist ja, hat er auch hier drauf. Ja, Preis bekommen für Olympus Has Fallen. Ja. Geostorm ist doch Geostorm, jetzt, ja. Wäre doch jetzt mal wieder ja, so. Es gibt die Kategorie Best of Comedy and Entertainment, Best of Education and Coaching, Best of Review and Information, Best of Sports, Best of Let's Play and Gaming, Best Music Ad, Best Brand Channel. Oh, wenn ich Best of Let's Play and Gaming schon höre. Best Brand Channel ist halt auch geil. Und dann Special Award, und der geht wahrscheinlich an Casey Neistat oder sowas. Weißt du, wo du dann halt international auf die Bühne Oder ich finde, Gronkh oder Julian Bam her haben schon lange nichts mehr gewonnen. Ja, das Ding ist, also ich finde es ganz toll, dass es mehr Preise gibt. Ich finde tatsächlich auch, ist gar nicht mal schlecht, dass das mit der goldenen Kamera in Verbindung ist, weil die goldene Kamera, die hat viel Erfahrung in diesem Bereich, Preise hoch aufzubauschen medial und Promis da einzuladen und so weiter. Und es kann tatsächlich gut für die Webvideoszene sein. Wenn YouTube dahinter steckt, dann werden die sicherlich auch Wert darauf legen, dass das am Ende für sie als Plattform auch gut aussieht. Ich bin halt skeptisch, weil ich halt, ne, wir hatten das erst mit den About You Awards, wo es halt nur um Reichweite ging, wo es nur um Zahlen, um Glamour, um Glitzer ging. Man sieht jetzt bei den Musiknominierten immerhin, dass wirklich auch Leute nominiert wurden, die was können. Und die Lochis, ja. Aber was soll's? Also, wir warten mal ab. Mir fehlt da noch die Kategorie Podcast. dann wäre es perfekt. Was zum Beispiel spannend ist, Beauty gibt's nicht als Kategorie. Ah, okay. Vlogs gibt's auch nicht als Kategorie. Finde ich schon mal gut. Also, es gibt Brand-Channel, Musik und dann halt Gaming, Sport, Review. Aber Review und Information ist vielleicht ein bisschen Beauty mit drin, wer weiß. Education und Comedy. Ja. Also es ist auch von den Kategorien sehr entschlackt im Vergleich zum Webvideopreis letzten Jahres. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich würde mir sehr freuen, in allen Kategorien nominiert zu sein und alle Preise abzustauben. Das Ding ist, es ist tatsächlich auch besser als die About You Awards, weil hier steckt zwar die Funke Mediengruppe dahinter, aber es ist jetzt keine Marke per se. Es kann halt richtig hart auf die Fresse fliegen oder es kann richtig gut werden, weil eben der Raum so groß ist, in dem man sich da bewirbt, quasi, weil alle anderen Preise bisher hart auf die Fresse geflogen sind. Aber die goldene Kamera ist ja selber auch schon auf die Fresse geflogen. Was hatten wir denn Anfang des Jahres? War doch auch irgend so ein Ding, wo die Funke Mediengruppe dahinter steckte. Die Funke Mediengruppe steckt doch gefühlt hinter ganz vielen dieser Dinger. Ich hab mal nachgeguckt, was die Funke Mediengruppe alles gehört. Und eine Website, das ist kein Witz, eine Website, die zum Portfolio der Funke Mediengruppe gehört, ist scheidenpilz.de. Scheidenpilz.de. Das ist gut. Vielleicht, wenn wir kein digitales Wort kriegen. Ich muss das nochmal nachgucken, aber ich glaube, das war tatsächlich so eine Infoplattform. Dann haben wir immer noch die Chance auf den Scheidenpilz des Monats. Geil. Ja, gut. Wir haben ein Thema, was ihr wahrscheinlich schon bei Herrn Newstime gesehen habt, denn wenn Herr Newstime Videos macht, dann natürlich über solche Themen. Leon Mascher könnte mehrere Jahre, Monate Haft bekommen, weil er hat mal wieder Scheiße gebaut. Ist jetzt eigentlich fast nichts mehr, wo wir nochmal extra drüber berichten müssen. Also wir können auch kurz erzählen, was er gemacht hat und dann darüber erzählen, ob ich bin halt sehr gespannt, ob er jetzt endlich mal wirklich lange Zeit im Gefängnis landet, weil, also wenn ich ein Richter wäre. Ist das zweite Mal jetzt vor allen Dingen auch schon. Ja, eigentlich schon das dritte Mal, wo er halt richtig Mist gebaut hat. Und ja, neulich hat er ja einen Polizisten beleidigt, dann hat er ja ganz oft schon Stress gehabt, weil er irgendwelche Sachen nicht angemeldet hat, wenn irgendwelche Großversammlungen waren. Wobei man ja sagen muss, das sind jetzt ja auch beides Videos, für die er jetzt wieder dran bekommen wird, die auch schon älter sind. Ja. Gefühlt hat den jemand auf dem Kieker. Ich bin mir sicher, dass da jemand wahrscheinlich irgendwie Anzeigen raushaut oder so. Das Ding ist, sein Verhalten ist ja wirklich nicht okay. Er wird tatsächlich angezeigt für Straftaten, die ja wirklich Straftaten sind. Also eine Sache, die er gemacht hat, er hat ein Video gemacht, wo er so tut, als würde er Graffiti an der Wand sprühen, war aber gar keine Graffiti-Flasche, hat die Polizei quasi darauf aufmerksam gemacht, sozusagen so, hey, guck mal, ich sprühe Graffiti hin. Und dann hat die Polizei natürlich gesagt, hey, hör auf, Graffiti dahin zu sprühen. Und er hat gesagt, haha, verarscht, war gar kein Graffiti. Ja. Und das war dann ein Prank. Und das ist tatsächlich das Vortäuschen einer Straftat. Wusste ich auch nicht, dass das in Deutschland verboten ist. Ja, aber also ich habe vor allen Dingen nicht gewusst, dass das im Zweifelsfall sogar derart heftige rechtliche Konsequenzen hat. Ich meine, wenn du mal überlegst, also der Bombenprank von ApoRed ist ja theoretisch auch Vortäuschen einer Straftat. Ja. Also dann oder wenn du in eine Bank gehst und sagst Überfall und du hast aber keine Waffe dabei und sagst so, haha, war nur ein Gag, ha, ich habe mir was vorgetäuscht. Irgendwie muss das natürlich geahndet werden. Das andere, was er gemacht hat, war, er hat sich als Polizist verkleidet und hat als Polizist so getan, als wäre er ein echter Polizist und hat Leute dazu gezwungen, irgendwelche Dinge zu tun. Das ist Amtsanmaßung. Also ich bin mal sehr gespannt, ob er tatsächlich jetzt mal irgendwelche Konsequenzen sieht für sein Verhalten, weil auch bei ApoRed die Strafe nach dem Bombenprank ist uns ja persönlich sehr gering ausgefallen. Ja. Also es ist in letzter Zeit überraschend ruhig geworden, muss man sagen, sowohl um Apo als auch um Leo. Ja, ApoRed macht jetzt nur noch Fortnite-Let's Plays und wird reich damit. Und ist damit richtig erfolgreich, ne? Es ist halt, meine Mutter hat immer gesagt, David, halte einfach durch, den Schlechten wird es auch immer irgendwann schlecht gehen, denn das Karma schlägt irgendwann zu. Und ich muss heute nach vielen Jahren Erkenntnis sagen, nein, Mutti, die Arschlöcher, denen geht's leider häufig auch, weil sie eben so, ne, weil sie mit ihrem Schweine-Lifestyle sich einfach so durch kacken dreisten, denen geht's halt leider auch meistens sehr gut. So. Ich habe das ja ganz oft im Business, dass es halt im Business-Umfeld eine Menge Leute gibt, die moralisch oder professionell und so weiter sich einfach richtig scheiß verhalten, richtig miese Sachen machen, Leute über den Tisch ziehen. Damit und die Leute. Und damit erfolgreicher werden als alle anderen, die ich kenne. Genau. Und damit, es gibt genügend, die sich dann versammeln und sagen, auf irgendwelchen Meetings und dann stehen sie zusammen und sagen, boah, ist das ein Arschloch. Aber wenn er dann kommt, schütteln ihm die Leute die Hand, lächeln ihm ins Gesicht und müssen am Ende, allein weil sie so erfolgreich geworden sind mit ihrer Masche, müssen sie mit ihnen kooperieren und das macht sie noch reicher. Das ist einfach schlimm. Also es tut mir richtig weh. Mir tut es auch oft weh. Es hat mich nie davon abgebracht, meinen Anti-Lifestyle trotzdem weiterzufahren und das Maul aufzumachen. Jetzt im Fall von Leon Mascher wir hatten es ja schon bei ApoRed gesagt, die Strafe sollte meiner Ansicht nach fair bleiben. Also ich fände es jetzt auch quatschig zu sagen, der muss jetzt die Höchststrafe bekommen. Absolut nicht, nein. Ich finde auch, ein Exempel ist wichtig, aber ich glaube, allein die Anklage und allein, dass jetzt ein ApoRed und auch er mehrfach jetzt öffentlich vors Gericht gezerrt wurden, zeigt eventuellen Nachmachern hoffentlich dann, okay, das ist vielleicht alles dann doch nicht so klug, was mein Vorbild da macht. Dann muss man so jemanden nicht mehrere Jahre hinter Gitter stecken, weil das zerfickt dann halt auch wieder sein Leben. Genau, das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie hat er seine Waffelläden, wenn er raus dem Gefängnis kommt, kann er immer noch Waffen verkaufen. Mir wäre es tatsächlich recht, wenn der Typ halt einfach nur keine Videos mehr macht. Oder er könnte ein Gefängnisvlogger werden. Gefängnisvlogger, das war ein Thema jetzt, während wir auch nicht da waren. Aber beziehungsweise ist ein bisschen an uns vorbeigegangen. Es gab einen Typen, der aus dem Gefängnis, er sitzt da seit 5 Jahren in Haft und hat gestartet Vlogs, wo er da sitzt und quasi sagt, hey, bin hier im Knast, weil ich hab mir nicht genügend davon angeguckt, aber es gibt so Videos, die nennen sich die Gitterstäbe im Gefängnis. Wie sind die eigentlich so? Das war geil, macht er so eine Gitterstäbe-Review. So, gutes Metall. Das habe ich nicht geguckt. Ich habe einen Vlog geguckt, da meinte er, er hat mit einem Mörder gesprochen, mit dem er zusammen einsitzt und der hätte ihm dann seine Geschichte erzählt, was er getan hat und das hat er schon gut erzählt. Also es war sehr interessant, aber es ist wohl nicht erlaubt. So. Und der Typ hat innerhalb von 3 Wochen 60.000 Abonnenten dazu gewonnen, von 0 auf 60.000. Bis dann irgendwann keine Videos mehr kamen und es sich herausstellte, dass irgendwie die Obrigkeit quasi mitbekommen hat, Moment mal, da wird gerade jemand erfolgreich. Und es war erstmal gar nicht klar, wo sitzt dieser Typ eigentlich ein, weil man muss dazu wissen, der hat vermummt diese Vlogs gemacht. Irgendwann stellte sich heraus, der sendet aus der JVA Tegel und dann ist da jemand da reingegrätscht und hat gesagt, Junge, das darfst du aber gar nicht, denn in den Knastregeln ist wohl Filmen im Knast verboten. Vor allem, du darfst doch kein Handy haben, ne? Also das haben Das weiß ich gar nicht, die haben ja zum Teil so Ich stand in dem Artikel, dass er das wohl auch mal gesagt hatte, den ich da gelesen habe, dass Vielleicht hat er ihn in seinen Arsch. Er hat wohl in dem Video mal gesagt, sozusagen so, ey Leute, ich darf ja eigentlich kein Handy haben, aber wenn ihr wüsstet, wie viele Handys hier gibt, man sucht das mal und irgendwie gab es dann so eine Statistik, wie irgendwie tausende Handys im Jahr in Berlin gefunden werden in den Strafanstalten. Das ist echt verrückt. Krass. Ja, also das war so eine kleine, also dem drohen jetzt wahrscheinlich so Konsequenzen innerhalb des Knasts, so Fernseh weggenommen oder was auch immer da man zum Teil gemacht wird, war aber eine kleine, also wirklich so eine Obskurität auf YouTube für genau 3 Wochen, wie da einer groß geworden. Also du hast dann in den Kommentaren natürlich auch die Leute gehabt, die dann schreiben so, Dicker, ja, ich will auch Knast, so wie du, Bruder, bist Beste. Und aber auch Leute, die gesagt haben so, oh, krass, also die Geschichten sind ja übertrieben abschreckend und so. Also tatsächlich Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde das auch gar nicht schlecht. So, ich finde, also so wie er auch geredet hat, ich habe nicht alles geguckt. Mag sein, dass vielleicht in anderen Videos er das Ganze glorifiziert hat. Das wäre natürlich nicht geil, aber so einen Einblick zu gewinnen. Es gibt ja mehrere Vlogger, die nach dem Knast sich hingesetzt haben. Also in den USA gibt es einen, der sogar relativ groß ist, der die ganzen Knastgeschichten raushaut und lauter Knastfilme auch reviewt und dann auf Echtheit irgendwie abklopft. Aber das ist schon wahnsinnig interessant, was die so zum Teil erzählen und was das mit denen als Menschen und Männern zum Teil auch macht. Wir haben ein Thema noch aus den USA, gutes Gefängnisthema. Meiner Ansicht nach ein völlig abstruses Gesetz, was die Leute witzigerweise nicht in den Knast bringt. Das Stand Your Ground-Gesetz. Ist das nur in Florida in Kraft? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es gibt es in diversen Bundesstaaten oder so, soweit ich das verstanden habe. Das hat jetzt mehrfach schon in der Vergangenheit ja dazu geführt, dass man sich zumindest hierzulande an den Kopf fassen musste, was da für Gesetzesentscheidungen getroffen werden. Aber jetzt gab es einen neuen Fall, der mich auch erst wieder damit in Berührung gebracht hat. Ich hatte vorher schon gehört, um es mal zusammenzufassen, Stand Your Ground bedeutet, dass wenn du in einen Konflikt dort gerätst, in dem du davon ausgehen musst, dass dein Gegenüber dir tatsächlich schaden möchte für dein Leben oder für die Gesundheit auch, dann hast du das Recht, ihn zu töten. Ja. Und das ist alleine ja schon so, wo man sich fragt, so Alter, hat das keiner hinterfragt und hat jetzt unter anderem, es gab einen Fall, da haben zwei Männer, einer ist mit seinem Auto, mit der Familie, die Frau war dabei, zwei Kinder waren dabei, zum Supermarkt gefahren, wollten schnell was kaufen und weil keine Parkplätze frei waren, ist er auf den Behindertenparkplatz gefahren. Das hat ein anderer, den Namen müsste ich jetzt hier nachgucken, ein anderer Mann, der Michael Draker, der hat das gesehen und Michael Draker hat tatsächlich so eine Vorgeschichte. Er gilt als jemand, der gerne Leute anpöbelt und schon mal jemanden auf dem Parkplatz wegen Falschparken angemacht hat und gedroht hat zu erschießen. Ja. Ja, also jemand, der offensichtlich nicht alle Latten am Zaun hat. Und der ist ins Handgemenge mit dem Familienvater Marques McClockton gekommen. Und das war so ein geiler Name. Und woraufhin der Familienvater nach ein bisschen Gedrängel und Gemaule geschubst hat, sodass Michael Drector nach hinten zurückgefallen ist. Und daraufhin hat sich der Familienvater umgedreht, wollte schon gehen und Michael Drector zieht dann eine Pistole und schießt ihm in die Brust. Ja, ist gestorben. Ist gestorben, Familie durfte dabei live zugucken, sowohl die Frau als auch die Kinder, wie der Vater erschossen wird. Nachdem er wurde blöd angemacht, hat sich quasi verteidigt gegen jemanden, der offensichtlich strange ihn angemacht Wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich, also im Video sieht man wohl, es gibt ein Überwachungsvideo, das man auch einsehen kann und da sieht man, dass er ihn einfach so stark geschubst. Ordentlich stark zurückschubst. Aber ich meine, also so wie der Typ beschrieben wurde, ist das so ein stranger Typ, der gerne Leute anpöbelt, beleidigt und bedroht. Mhm. Wenn jemand auf mich zukommen würde, wenn ich mit meiner Familie unterwegs ist und mir in mein Gesicht plötzlich anfängt, mich irgendwie blöd anzumachen, würde ich auch irgendwann gucken, so ey, mal back. Ich finde auch, starkes Schubsen ist für mich die legitimste Form von Gewalt. Also Gewaltverhinderung sogar, wenn jemand zu nahe kommt, einfach mal kurz wegschubsen, anstatt ihn zu schneiden. Absolut gegen Fausteinsatz. Ich hasse das, Gewalt zu benutzen oder zu sehen, auch wie andere das tun, aber wenn so Betrunkene aufeinander losgehen, da ist es manchmal die beste Möglichkeit zu sagen, man schubst jemanden sehr stark und macht sich aus dem Staub oder deeskaliert vielleicht dadurch schon die Situation. Manchmal kannst du das Ganze auch anheizen, aber im Optimalfall halt nicht. Aber wenn die Person dann gehen will und der andere dann schießt, dann ist das, Totschlag. Ja. Ja, nicht für die Amerikaner. Denn die haben, obwohl sie dieses Überwachungsvideo hatten, ist Michael Draker jetzt freigesprochen worden. Und obwohl die Vorgeschichte ist, dass er schon mal jemanden bedroht hat, ihn zu töten wegen dem Falschparken, wurde er, weil er ihn geschubst hat. Also er hat gesagt, hat dich geschubst, darfst du schießen. Es ist unfassbar, also weil wirklich die sich da auf dieses Stand Your Ground Law beziehen und sagen, durften sie halt. Und das finde ich halt wahnsinnig krass. Sie sagen, der Sheriff hat wohl dazu gesagt, dass es eine Pause gab, aber das war ein zu harter, das war ein zu harter Stoß und der würde schon dafür sorgen, dass dieses Gesetz quasi in. Das Ding ist sozusagen, der zieht eine Waffe und der hat es auch gesehen, also der andere, der erschossen wurde, und in dem Moment weicht er noch weiter zurück. Und das heißt, in dem Moment sozusagen, also eine Waffe, da kann man ja nur drüber streiten, ob dieses Gesetz an sich, dass man Waffen haben darf, überhaupt Sinn macht, sozusagen. Aber wenn man schon eine Waffe hat, dann ist das auch das beste Instrument, um deeskalieren zu wirken, um sie zu ziehen, um zu zeigen, pass auf, wenn du mir jetzt weh tust, verpiss dich. So, du ziehst sie und dann wartest du erstmal, wie dein Gegenüber reagiert. Du musst in dem Moment nicht sofort schießen. Genau, er ist zurückgewichen. Und was macht er? Schießt drauf. Ja. Ich glaube, in so einer Situation ist ja auch keiner da. Also selbst wenn du eine Waffe hast, dann sitzt du ja nicht da und denkst kurz, Moment mal, wenn ich jetzt schieße, ist das eigentlich legal? Bin ich rechtlich abgesichert? Sondern der Typ ist so irre, dass er schießt, ohne zu denken und hinterher zum Glück von diesem Gesetz gerecht. Aber da habe ich gerade noch was gesehen. Das würde ich jetzt. Also ich wollte ganz kurz hier noch sagen, der Sheriff sagt tatsächlich, legally, Drakers history isn't relevant to the shooting. Sprich, rein legal, also rein rechtlich gesehen, müssen sie nicht die Vorgeschichte von diesem Typen. Aber das macht ja auch Sinn. Also irgendwo macht es auch Sinn. Weil wenn du sagst, zu sagen, pass auf, hat jemand erschossen und das war tatsächlich irgendwie Hausfriedensbruch, bei dem er den getötet hat oder sowas. Aber wenn einer vorher seine Waffe ständig dazu benutzt, Leute zu bedrohen und schon mal das in so einer Situation. Das ist schwierig, aber rein rechtlich sozusagen muss Justitia ja irgendwie blind sein. Ne? Also da ist das dann natürlich die Frage, ist das jetzt in dem Moment, wurde er bedroht oder nicht? Die ist aber sehr blind gewesen. Auf meinen Augen. Wie die Video Assistenten 100%. Bei der WM ordentlich so, nö, das war Elfmeter. Ja, nee, ich habe noch eine andere Sache gesehen, wo auch blind geschossen wurde. Das war jetzt gerade heute, ist das viral gegangen in den USA. Ja, genau, ich bin viral gegangen. und zwar gab es einen 911-Call in den USA, ich glaube in Los Angeles. Mann mit Messer hat jemanden irgendwie verletzt mit dem Messer, irgendwie nicht abgestochen, aber irgendwie Stichverletzung zugefügt. Frau ruft da an und sagt, hey, hier ist ein Mann, beschreibt den Mann, der hat ein Messer, kommt mal her. So, kommt die Polizei. Und du siehst, es gibt halt dieses Video, weil ja in den USA alle inzwischen solche Bodycams haben und so weiter in vielen Bundesstaaten. Von den Sicht des Polizisten. Ja, genau. Und du siehst halt, wie all diese Polizisten halt aussteigen, sofort Waffe gezogen, Typen, Messer steht irgendwie 30 Meter entfernt, ja. Und sie schreien halt einfach die ganze Zeit nur, drop the knife, drop the knife, drop the knife. Also wirklich, du guckst jetzt wieder und denkst so, what the fuck, ist nur Übersteuerung pur, wie halt da irgendwie drei Polizisten die ganze Zeit dauerhaft schreien. Also da wäre ich als Normalmensch schon völlig verwirrt. Und dieser Typ lässt das Messer halt nicht fallen. Und er ist 30 Meter weg. Die halten die ganze Zeit nur die Waffe auf ihn. Und der Typ läuft immer weiter. Und die machen nichts. So. 10 Meter vor denen steht eine Frau, die offensichtlich irgendeine Behinderung hat. Also sie sitzt im Rollstuhl, hat irgendwie hat so einen Walker, also so ein mit dem laufen, eine ältere Dame anscheinend, hat so eine Sauerstoffflasche oder irgend sowas. Und man sieht, dass das Video ist natürlich keine gute Qualität, aber man sieht irgendwie sowas. Also die war wahrscheinlich auch einfach eingefroren vor Angst und konnte sich nicht bewegen. Und anstatt dass die Polizei irgendwie dazwischen geht, stehen die da alle hinter ihren Polizeiautotüren und sind irgendwie in Deckung von einem Typen, der ein Messer hat. Ja. Der Typ läuft immer weiter. Irgendwann kommt einer mit so einer Shotgun, in der so Bohnen drin sind, gibt's ja diese Beanbags oder sowas, die dann auf die schießen, um halt irgendwie so schrotmäßig, also halt Gummigeschoss oder sowas, quasi keinen Schaden zuzufügen, aber halt zu lähmen. Schießen da irgendwie zweimal auf ihn, kriegen es aber nicht hin. Und der Typ läuft einfach so völlig langsam auf diese alte Dame zu und hält ihr dann plötzlich das Messer an den Hals, während da drei Polizisten rumstehen. In dem Moment, wo er ihr das Messer an den Hals hält und nicht irgendwie 10 Minuten vorher, fängt ein Polizist auf ihn zu schießen, weil er halt Angst hat, dass er das hat. Und was dann passiert ist, alle anderen Polizisten, die da stehen, fangen auch an zu schießen, während der hinter einer Geisel steht. Und die Frau ist genauso oft getroffen worden wie der Typ und beide sind gestorben. Ja. Alter, krass. Die Polizei hat beide totgeschossen. Das ist eigentlich schade. Es tut mir leid, dass ich lache, aber Alter, und du siehst ja halt dieses Video und du denkst die ganze Zeit, du siehst diese Frau, du siehst diesen Typen, du siehst, wie er auf sie zuläuft und du denkst die ganze Zeit, Polizei, hey, warum macht ihr nichts? Schießt ihm in die Beine. Schießt ihm doch in die Beine. Der hat ein Messer in die Hand, geht auf die Frau zu, hält es ihr in den Hals und die schießen die Frau tot. Das ist wirklich so, also es tut mir leid, dass ich gerade gelacht habe, aber es ist wie in einem Comedy-Film, ist wo du wirklich, denkst, ist keine Realität. Das, wenn das in Super Troopers vorkommt, dann würdest du denken so, es ist guter Witz. Schlimmer schwarzer Humor, aber es ist eine Überspitzung der realen Welt, aber das ist ja Und ich habe gelebte Realsatire. Ich hab dann was gelesen, weil das Ding ist, ein Polizist steht so seitlich und der hatte tatsächlich auch einen clean Shot auf den und die Leute, die sie dann anscheinend getötet haben, waren halt alle anderen Polizisten, die drumherum standen, die einfach auch wild angefangen haben zu feuern auf einen Typen, der nicht zurückschießen konnte, weil er hatte ja nur ein Messer. Und da habe ich dann, ich habe was gelesen und zwar, das nennt sich irgendwie so compassionate shooting oder sowas, ja, oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es gibt tatsächlich einen medizinischen, keine Ahnung, Begriff dafür, dass wenn einer anfängt zu schießen, alle mitschießen. Das ist wohl sowohl bei Soldaten als auch bei Polizisten ganz oft festgestellt worden. Sobald einer seine Waffe feuert, feuern alle einfach wild drauf los. Und obwohl die keinen cleanen Shot hatten, wo eine Frau nicht vor dem Typen stand, fangen alle, die irgendwie wild mit ihren Waffen rumfuchteln, plötzlich an, einfach loszuballern, nur weil einer clean auf den Typen geschossen hat, der ein Messer an der Geisel dran hat. Und also, das ist halt auch, wie es wieder witzigerweise einen Begriff auch dafür gibt, ja, wo dann hinterher niemand bei der Polizei irgendwie angeklagt werden kann. Das ist ja da sowieso so. Die ganzen Polizisten haben nichts zu befürchten. Es ist ja gar generell so, dass in den USA die Polizei so gut wie nie was zu befürchten hat, auch wenn sie da halt einem Schwarzen, der wegläuft, in den Rücken schießen und dann sagen, oh, er wollte mich angreifen, ist aber dummerweise in die falsche Richtung gelaufen und hatte eigentlich auch nur ein Sandwich in der Hand. Aber hey, man weiß ja nie, die Salami hätte ja schlecht sein können. Auf jeden Fall ist es wahnsinnig krass, was da zum Teil los ist und dass da auch jeder immer davon kommt. Also klar, kein Wunder, also wenn da auch nie Maßnahmen genommen werden, als Polizist denkst du doch so, hey, was werde ich, Member vom Ku Klux Klan oder Redneck oder vielleicht auch Gewalttäter? Ach, ich gehe zur Polizei, ist doch noch viel besser. Ich habe da ja 3 Jahre gelebt und in der Zeit war es schon immer ein weirdes Land, aber darüber musst du mal was erzählen, das sagst du so selten. Es ist einfach noch weirder geworden. Und damals, als ich damals weggezogen bin, da wollte ich ja unbedingt wieder zurück. Jetzt inzwischen, gerade jetzt, wo ich eine Familie habe, muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da für einen Urlaub hinfahren möchte. Ja. Also zumindest solange Trump da Präsident ist und Rassismus und all diese Sachen. Also es ist so einfach so ein verkorkstes Land im Moment. Bin mal gespannt, ob sich das jemals wieder ändert. Ich habe gerade einen sehr guten Film zum Thema gesehen, nämlich Black Klansman, der neue Film von Spike Lee, wo es mit Adam Driver tut sich bei dem Ku Klux Klan undercover einschleusen. Hast du jetzt was spoilern oder ist das noch unter Embargo? Siehst du im Trailer auch und wollte ich nur gerade ganz kurz erwähnen, kommt jetzt im August und weil wir gerade drüber reden, da ist auch die Trump-Administration wird sehr offensichtlich gebasht in dem Film. Gibt am Ende sehr, sehr krasse Montage aus Charlottesville, die so ein bisschen den Film auch nochmal in ein anderes Licht drückt. Deswegen sehr, sehr krasses, sehr krasser Film zum Thema Rassismus und Amerika, wie es heute ist. Zum Thema Amerika, wie es heute ist, hatten wir auch Who is America noch angesprochen auf dem Podcast-Festival. Wie gesagt, da posten wir, wenn es geht, den Link irgendwo, vielleicht auch im Reddit-Forum werden wir den reinhauen. Aber für heute sind wir erstmal fertig. Aber sind wir durch. Ja. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ab sofort wieder jede Woche Lästerschwestern. Hoffentlich haben alle endlich die Zeit nutzen können, um auch aufzuholen, die letzten Folgen. Wir waren ganz fleißig. Und jetzt gucken wir, dass wir nicht dahin schmelzen und weitermachen. Gut. Bis denn. Tschüss.